so schnell, so kraus und wild, mein lieber Bach, eilst du vor Zorn die frechen Bruderjäger nach. Kehr um, und schilt erst deine Mühlerin für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn. Kehr um. Sahst du sie gestern Abend nicht am Tore stehen, mit langem Halse nach der großen Straße sehen? Wenn von dem Fang der Jäger lustig kehrt nach Haus, da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster aus. Wenn von dem Fang der Jäger lustig kehrt nach Haus, da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster aus. Geh Bächlein hin und sag ihr das, geh Bächlein hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort von meinem traurigen Gesicht. Sag ihr, ihr schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr und bläst den Kind. Dann schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr, ihr schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr. Sag ihr, ihr bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr's, sag ihr's, sag ihr's.